Leben in dem was nicht mehr nützt. Denn wir werden niemals aufgeben, egal wie sehr ihr uns auch hasst. Wir sind und bleiben der weiße Fleck, der nicht in euer Bild mitpasst. Da hinten wieder ihre Verbote auf ihre Drogen werden. Denn wir stehen auf und wir sind stärker als sie es jemals werden. Wir sind zu jedem Kampf bereit. Denn besser ist